lasst dir die Zeit und keinen Stehen. Sie ist ein knappes Gut. Du lebst in hier und jetzt. Deine Zeit ist festgesetzt. Thank you. Lass dir die Zeit von keinem stehlen. Sie ist ein knappes Gut. Du lebst im Hier und Jetzt. Deine Zeit ist festgesetzt. Hier und jetzt. Deine Zeit ist festgesetzt.